Prinzipiell sei mit dem Massekredit die Chance verbunden, sich zu restrukturieren und einen erfolgreichen Neustart zu schaffen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Mit einem Massekredit können insolvente Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Für den Bund bedeutet es, dass er bei einem möglichen Aus von Quelle unter allen Geldgebern aus den verbliebenen Unternehmenswerten der Insolvenzmasse zuerst entschädigt wird. Die Arcandor-Tochter Quelle braucht den Kredit unverzüglich, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Hälfte des Geldes soll vom Bund kommen, Bayern will 21 Millionen tragen und Sachsen 4 Millionen. Die Landesregierungen beider Länder haben bereits ihre Zustimmung signalisiert. Der Bund prüft noch, ob die Insolvenzmasse als Sicherheit ausreicht. Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche sei ein möglicher Massekredit zur Prüfung bei der EU in Brüssel prophylaktisch angemeldet worden, sagte der Sprecher des Wirtschaftsministeriums Felix Probst. Es gibt noch keine abschließende Entscheidung der EU, aber es gibt die Zusage, das möglichst schnell zu bescheiden. Quelle wäre durch den Kredit nicht endgültig gerettet, erhielt aber kostbare Zeit, um weiterzuarbeiten, sich neu aufzustellen und einen Investor zu finden. Doch manche schätzen die Überlebenschancen von Quelle in der jetzigen Situation als gering ein. Quelle braucht einen Investor, der diesen Unternehmenszweig von Arcandor in eine neue Zukunft führen kann. So ein Retter ist bislang aber nicht bekannt. Doch der Versandhandel in Deutschland hat Zukunft. Da ist sich Oliver Klaas vom Bundesverband des Deutschen Versandhandels sicher. Und zwar per Internet und per Katalog. Der Katalog hat derzeit noch eine wichtige Rolle im Versandhandelsmarkt, weil er einfach eine unverzichtbare Informationsfunktion hat. Die Menschen gucken sehr gerne in Kataloge, weil sie einfach Papier in der Hand haben und auch dieses Medium sehr schätzen. Aber die Bestellung an sich, die erfolgt dann einfach zunehmend über Internet. Wenn man Internetkäufer fragt, haben sie vorher in einen gedruckten Katalog geschaut, antworten im Durchschnitt 73% mit Ja. Das Hauptproblem für Quelle, nach den Worten eines Unternehmenssprechers, ist der Versandhändler im Moment von seinem wichtigsten Geldstrom komplett abgeschnitten, dem Ankauf der Forderungen gegenüber Kunden durch Banken. Die Hälfte der Kunden des Versandhauses zahlt ihren Einkauf innerhalb von 4 Wochen. Die andere Hälfte zahlt die Raten im Laufe von Monaten oder Jahren ab. Damit Quelle trotzdem flüssig bleibt, seine Lieferanten und Dienstleister bezahlen und neue Waren bestellen kann, hat bisher die Valvovis Bank die Zwischenfinanzierung übernommen. Sie kauft die Forderungen gegenüber den Kunden an, zahlt Quelle sofort den größten Teil aus und bekam dafür eine Gebühr. Dieses sogenannte Factoring aber liegt seit dem Insolvenzantrag von Quelle vor 3 Wochen auf Eis. Deshalb steht das Versandhaus im Moment praktisch ohne Bargeld da und muss Lieferanten und Dienstleister auf später vertrösten.